Mein ICE, dein ICE, fragwürdiger Lokalpatriotismus. So wie Geld oft in falsche Projekte fließt, wirkt auch politischer Einfluss bei der Bahn oft an der falschen Stelle. Deutschland ist von Bahnstrecken durchzogen, deren Trassenführungen nur schwer nachvollziehbar sind. Wie zum Beispiel die Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München. Sie führt nämlich nicht etwa auf direktem Weg durch Thüringen, sondern macht einen Umweg über Erfurt, was die Fahrt um ungefähr 90 unnötige Kilometer verlängert. Wer die Hintergründe kennt, nennt diesen Streckenabschnitt nach dem damaligen thüringischen Ministerpräsidenten gerne die Bernhard-Vogel-Trasse. Der CDU-Politiker kämpfte einst gegen eine direkte Streckenführung, die Berlin und München heute in unter 3 Stunden verbinden könnte, was die Bahn als Alternative zu Flug und Auto deutlich attraktiver machen würde. Stattdessen wollte Vogel, dass auch seine abgelegene Landeshauptstadt ein ICE-Knotenpunkt wird. Der Preis dafür ist hoch. Zwar hält der ICE nun in Erfurt, dafür braucht er aber von Berlin nach München mindestens 4 Stunden, meist sogar 4,5. Und ist damit Fliegern eine deutlich geringere Konkurrenz. Mehr Reformwagen. Zu viel politischer Einfluss hier, zu wenig davon dort, plus eine wuchernde und dysfunktionale Organisationsstruktur des Bahnkonzerns. Dies sind also wichtige Ursachen für die Probleme der Bahn seit den 1990er Jahren. Die gute Nachricht, was gebaut wurde, kann auch umgebaut werden. Das ist auch der Plan der Ampelregierung. Man werde die internen Strukturen effizienter und transparenter gestalten, schreibt sie in ihrem Koalitionsvertrag. Erste Maßnahme? Die Infrastruktureinheiten werden innerhalb des Konzerns zu einer neuen, gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte zusammengelegt. Das bedeutet, dass die DB Netz AG als Eigentümerin der Schienen und die DB Station und Service als Eigentümerin der Bahnhöfe zusammengefasst werden sollen. Außerdem sollen die Gewinne der Bahn, die die Bahn in diesem Bereich mit ihrer Infrastruktur macht, in Zukunft direkt in dieses Geschäftsfeld zurückfließen und dort auch wieder investiert werden, anstatt irgendwo im System zu versickern. Das ist ein konkreter und sinnvoller Lösungsansatz, der die Kleinstaaterei bei der Bahn zumindest ein wenig eindämmen kann. Die Ampel sollte bei der Infrastruktur aber nicht Halt machen, sondern diese Logik konsequent auch im Bereich des eigentlichen Bahnbetriebs umsetzen. So müssten auch DB Fernverkehr und DB Regio zusammengelegt werden, denn beide Sparten betreiben Züge der Deutschen Bahn in Deutschland und sollten einander keine Konkurrenz machen. Eine Zusammenlegung hätte auch den Vorteil, dass unvorhergesehene Ausfälle im Betrieb zeitnah behoben werden könnten. Dann müsste nämlich die Fernverkehrsabteilung nicht erst umständlich bei der Regioabteilung um eine Ersatzlok betteln, wenn ihr mal wieder ein Zug liegen geblieben ist. Noch einen Schritt weiter ginge die sogenannte Trennung von Schiene und Betrieb, also eine eigene Infrastrukturgesellschaft des Bundes für das Bahnnetz außerhalb des Bahnkonzerns. Das hieße, das Schienennetz würde unabhängig vom Bahnbetrieb ausgebaut und bewirtschaftet. In der Ampel treten Grüne und FDP für diesen Ansatz ein. Selbst die Union ist seit April 2023 für die Auftrennung von Netz und Betrieb. Unterstützt wird die Idee bereits seit 2021 von einem breiten Bündnis, in dem von privaten Bahnbetreibern, der Gewerkschaft der Lokführer GDL und der Bauindustrie bis hin zum Fahrgastverband Pro Bahn und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen so gut wie alle Verbände und Gruppen mitmachen, die auch nur entfernt etwas mit Bau und Betrieb von Eisenbahnen in Deutschland zu tun haben. Unter dem Titel »Endlich am Zug« fordern sie eine neue Bahnreform. Das Schienennetz des Bundes müsse kunden- und wachstumsorientiert sowie gewinnfrei betrieben werden, heißt es in ihrem Positionspapier. Der Fokus soll dabei strikt auf das Bauen und Fahren ausgerichtet werden. Mit anderen Worten, der Bund soll das Schienennetz zukünftig ähnlich wie das Straßennetz direkt und ausschließlich zum konkreten Nutzen der Fahrgäste sowie der Transportindustrie bewirtschaften, ohne über den Umweg der Deutschen Bahn AG Geld damit verdienen zu müssen. Ziel sei die Gründung und Aufsicht eines eigenständigen Bundesschieneninfrastrukturunternehmens. Damit solle das Infrastrukturmanagement sowohl am Gemeinwohl als auch an den bundesweiten Netznotwendigkeiten ausgerichtet werden.